DT. Techno Dance Trance hier auf Screen Metacast. A tribute to Techno Bass FM. Viel Spaß. Wir fangen an mit Dream Creator und der Mashup Bell Trance. Hands up. Viel Spaß. Als letztes haben wir auf dem Plan Essence mit Hyperflash. 31. Dezember 2006, Silvesterparty. Also ich finde, das sind alles schöne Lieder. Vom Bass, vom Klang und von der Melodie. Die habe ich bis jetzt alle von Jamendo.com. Also draufgehen, wenn ihr sie haben wollt. Quertefromanz freie Musik. Manchmal sogar besser als kommerzielle Musik. Viel Spaß weiter noch. Jetzt kommen wir gleich in den Bereich Hardstyle und Hands Up, also wirklich Hands Up. Dreamer mit Everlasting Love. Jetzt könnt ihr aber euch gleich erstmal nach dem kurzen Lied ganz 6 Minuten auf Hardstyle konzentrieren. Hardstyle Anthem von Chrisoma. Ich kreiere diesen Track, den die Horde. Hoffnung stirbt zuletzt. Doch irgendwann stehe ich auf. Und jetzt die Hardstyle Brothers feat. Jealousy, If We Are One im Club Edit. In this world together. Every day we all have new problems. Before we go to sleep, we look into the sky with the moon and the stars. And then we think about one important thing. The music which connects us all. And if we are one in the music, then we are strong. Then we are strong. Jetzt im Anschluss Nebulous mit Landia Free. Ihr seht, ich werde mit dem Bass und den Beats immer härter. Das wird auch weiter so bleiben. I'm Gleich gibt es für euch We Do mit ihrer neuesten Single, dem neuesten Mashup, Mikosh 2K Take Me Away, der Radio Edit 2013, also noch nicht so alt. Ich werde beide Lieder von den Interpreten hintereinander spielen, und zwar noch Video Voices im Club Mix. Erst bei Titel 9 hören wir uns wieder. Die Boxen voll aufdrehen, Hands up und Dance! Dann habe ich für euch gleich DJ Epsilon mit Second Chance at Raving Melodies. Und danach kommen die richtig geilen Lieder ran, und zwar die kommerziell erstellten. Wir haben A Friend in London vs. Crystal Lake, GNSO, Italo Brothers, The Hitman und Warp and Chris. Weil das nicht mal was Tolles ist. Thank you.

Und jetzt, if Fuente London vs. Crystal Lake and you tomorrow. Hands up, mix edit. Forget how to live, to dream, and what it all means. It's like we don't care. Who's up, who's not, who's got the right upside down? Tonight, tomorrow, you're out of time, of style. You're back in the line, a race to nowhere. Come on, boys, come on, girls. In this crazy, crazy world, you're the diamonds, you're the pearls. Let's make a new Entschuldigt die Einbrüche vorhin, aber das Internet ist gerade ziemlich in die Knie gegangen wegen meinem Bruder, der da was eben drunter lädt. Blöd, Mann. Jetzt gibt es Gents Home mit Body and Soul. Jetzt habe ich die Italian Brothers mit Radio Hardcore und Stamp on the Ground für euch. Viel Spaß. Ich liebe diese Band, beziehungsweise diese DJs, die Italian Brothers. Drop the beat. jump, jump, move it all around. Tap, tap, tap, tap. Stamp on the ground. Jump, jump, jump, jump, move it all around. Jumping all around. Und jetzt für euch The Hitman mit Young and Free im Club Edit. Wir sind gleich durch. Das kommt davon, wenn man sich verklickt. Drink, don't tell me who to hang around with. Now I am tired of all your misery. Leave me alone, you better leave me alone. We are young, we are free. We are your catastrophe. And your ordinary Sunday is our never-ending fun day. We are young, we are free. And change the world philosophy. Und jetzt kommen Whoppin' Quiz mit 150 Beats und Wahnsinn, meine zwei Lieblingslieder aus dem Hands-Up-Bereich. Yeah, 150 Beats. Come on. Boom, boom, Digga, mach Platz. Hier kommt Techno-Mucke. Wir flashen mit Musik, einer Mische und einer geilen Nummer. Hey, warum seht ihr alle denn so bleich aus? Warum? Macht mal Alarm, sonst machen wir die Mucke gleich aus. Ihr seid zum Feiern hier ein kleines bisschen Ausgleich, bevor am Montag euer Chef euch leider rausschmeißt. Ich will die ganze Nacht so ein Einsatz von euch, ein Platz für euch, Disco-Lichtstrahl auf euch, boom! 150 Mal in einer Minute pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 150 Mal in einer Minute klopft die Polizei an der Tür zu deiner Bude. 150 Beats rauschen durch die Runde. Das sind 9000 Stück in einer ganzen Stunde. 150 Beats, bitte noch einmal. Beweg dich, tanz mit, du hast keine Wahl. Mit deinem Pfeil, du bist Wahnsinn. Ich schmeiße eine große Party, bei mir erscheint jeder Gast. Die ganze Menschheit ist eingeladen, mal sehen, ob das passt. Ich schnippe einfach mit dem Finger und alles ist wieder sauber. Wenn ich will, lese ich Gedanken und kann einfach so zaubern. Ich werd Bundeskanzler, gleich darauf verliere ich den Job. Denn kurz nach Amtsantritt gibt's kein Problem mehr, alles nur top. Ich geh zur Schule, werde Lehrer, bring den Schülern mal was bei. Zum Abi brauchen sie dann nicht 13 Jahre, sondern 2. Spiegel, Spiegel an der Wand, zeig mir, wer der Beste ist im ganzen Land. Spiegel, Spiegel an der Wand, zeig mir, wer der Beste ist im ganzen Land. Du bist Wahnsinn, du bist geil, hast mitten in mein Herz getroffen mit deinem Pfeil. Du bist charmante Frauen. Ich geh auf Tour mit meiner Techno-Mucke, die jetzt jedem gefällt. Denn seit 2010 regieren wir damit die Welt. Ich bin fleißig, streng mich an, ich bin das Original. Andere kopieren und sind lauter, aber nur zweite Wahl. Ich könnte alles erreichen, ich könnte Wälder ausreißen, könnte Berge versetzen, mich nie beim Raten verschätzen. Spiegel, Spiegel an der Wand, zeig mir, wer der Beste ist im ganzen Land. Spiegel, Spiegel an der Wand, zeig mir, wer der Beste ist im ganzen Land. Du bist Wahnsinn, du bist geil, hast mitten in mein Herz getroffen mit deinem Pfeil. Du bist So, und jetzt habe ich für euch noch DJ Gollum und DJ Cap mit Don't Go Back. Tolles Lied, viel Spaß. Und damit verabschiede ich mich für diese Show. Tschüss. Ich muss mich korrigieren. Don't look back. Nicht don't go back. Don't look back. We in the club, me and my crew, we came to party rock. Can you feel the bass is pumping, DJ keeps the party hot. And it is what it is, yeah, this is nothing but a dope track. So you gotta keep dancing, baby, just don't look back. So finally the weekend.